Kaiseradel und zu Besuch im Deutschen Reich. Auf zum Nürnberger Parteitag, dort verliebte sie sich gleich in die schwarz-braunen Märsche, in jedes deutsche Lied. Doch vor allem in den Führer, denn den fand sie very sweet. Sie war jung, sie war blond und sie war schön. Sie wollte immer nur den deutschen Führer sehen. Sie kam aus England, aus der High Society. Und sie war tatsächlich das allererste offizielle Hitler-Groupie. Sie saß dann jeden Tag ein Stalker-Ritual in München, Schillingstraße 62, seinem Stammlokal. Und eines Tages sprach er sie dann endlich an. Ihr Traum, er wurde Wirklichkeit, die Liaison begann. Sie war jung, sie war blond und sie war schön. Sie wollte immer nur den deutschen Führer sehen. Sie kam aus England, aus der High Society. Und sie war tatsächlich das allererste offizielle Hitler-Groupie. Unity, Valkyrie. Unity, Medford, Medford, Medford. Und 38 beim Anschluss in Wien, auf dem Heldenplatz stand sie gleich neben ihm. Sie war jung. Führer sehen!